Zwei Stunden später kommen sie endlich in Glücksdorf an. »Wir sind da«, sagt Papa. »Hier ist es schön«, sagt Mama. Alle steigen schnell aus. »Kommt mit, Kinder, ich zeige euch die Wohnung.«